jetzt viel Spaß mit dem Blogcast bei blog.juber.de. Ja, hallo und herzlich willkommen zur, ich schätze mal, 76. Nee, nee. 75. Ausgabe des blog.juber.de Podcast. Ich bin René. Und René, ich bin der Stefan. Ich bin dir so dankbar, dass es endlich mal geklappt hat. Ja? Ja. Was? Wir sind heute in einer fremden Wohnung. Nicht, wir sind nicht bei dir, wir sind nicht bei mir, wir sind einfach irgendwo. Aber es ist schön hier, finde ich. Hier können wir öfter mal aufzeichnen. Wir sitzen wie hoch über der Stadt? 7. Etage. 7 mal 2,50 Meter, 2,60 Meter, wie hoch ist so eine Wohnung? Na? Oh, schon ganz schön viel. Ja, finde ich auch. Ja, ein schöner großer Balkon mit Blick über den Stadtbezirk Marzahn. Genau. Und mit Blick auf dein Fahrrad, das unten vorm Haus steht. Genau, und was noch da steht. Was noch da steht. Also und wir können live, wir hätten einen Videopodcast machen sollen. Dann hätten wir, Marzahn ist ja so irgendwie... Ah, Stefan. Stefan hat gerade eine nackte Figur auf dem Balkon entdeckt und ein Feigenblatt gesucht, um das Geschlechtsteil, was schon abgeschnitten aussieht. Also du gehst jetzt von dir aus. Das ist doch nicht Originalgröße, oder? Nee. Ich weiß nicht. Ist doch cool. Aber wenn du dir die Körper. Obwohl, das ist ja, das kenne ich. Das sind ja die Waschverbrauch. Aber das sind dann nur 6, bei mir sind es 8 insgesamt. Ich habe mal durchgezählt. Na klar. Hier, warte, soll ich mal rüberfahren? Ja. Das war eine gute Idee. Ja. Sehr gut. Nein, genau. Wir sind, die Wohnung gehört ja auch jemand. Die Wohnung gehört jemand. Und ich kenne den Mieter gar nicht. Ich habe immer wieder gefragt und nur ist es soweit. Genau, wir sind bei einem unserer Zuhörer. bei zwei unseren Zuhörern sogar. Genau. Und zwar bei meiner Schwester. Genau. Und die haben Nachwuchs. Genau, weil der Nachwuchs, der schläft nämlich immer ein, wenn Stefan anfängt zu erzählen. Wurde mir berichtet. Aber noch sagt sie gerade was. Ja. Nee, sie ist jetzt gerade. Wir haben gerade eben schon, können wir ruhig dazu sagen, einen Podcast aufgezeichnet. Richtig. Für die Backstories. Werdet ihr in den nächsten Monaten hören. Genau. Und mit aktiver Beteiligung eines Kleinkindes. Genau. Ich hoffe, man versteht uns dann auch. Ja, Kinderhasser sollten nicht entscheiden. Ich werde jetzt erstmal Kuchen essen. Du hast ein Stück Kuchen. Denn gestern gab es hier eine riesen Party. Nee, das ist von vorgestern. Ach, vorgestern? Wir haben es vergessen reinzustellen. Ah. Nein. Nein, das ist von gestern. Und er stand auch die Nacht über dem Kühlschrank. Nein. Dann müssen wir nachträglich noch alles Gute sagen. Ja. Die Nette hat Geburtstag gehabt. Ja. Ja. Cool. 75. Folge, René. Da haben wir ja auch Geburtstag quasi. 75, das ist so drei Viertel, ne? Drei Viertel von 100. Ja. Das ist doch ein Anlass zum Feiern eigentlich. Also, hier, Blumen für dich. Oh, danke schön. Ja, doch, ich muss sagen, hier stehen sehr viele Blumen in der Wohnung. Ich glaube, das sind eher Pflanzen und die hier ist aus Plastik. Echt? Darf ich die haben für mich? Die wäre ideal. Ja, ich merke schon, du wirst den Unterschied gar nicht merken. Stefan, die Vögel hier drin sind auch nicht echt. Ja, und auch diese Nacktheit, die hier rumsteht, ist auch nicht echt. Also. Ja, wir haben irgendwie das Thema vergessen. Verfehlt. Verfehlt, ja. Aber es war schon mal ein guter Einstieg. Sehr unterhaltsam. Ja, denn weil wir ja nichts Konkretes zu erzählen haben, könnte wie ich... Wie immer eigentlich, wenn jetzt die Stammhörer sind. Ja, aber uns fällt schon was ein. Es kommt, Flow entsteht halt erst, wenn man ihn anschiebt. Achso. Ich wollte nochmal Luz grüßen. Warum? Na, weil die uns doch jetzt hört, dann. Achso, los, schlaf, schlaf. Ob das bei unseren anderen Hörern auch so ist? Jetzt alle eingenickt. Hoffentlich hört er sich beim Ort. Bei vielen ist es nach der Begrüßung vorbei. Ja. Deswegen sollten wir die Kontaktmöglichkeiten vielleicht zukünftig am Anfang der Sendung. Der Kuchen schmeckt lecker. Was ich erzählen wollte, als ich hierher gekommen bin, stand unten vom Haus ein Junge. Ich schätze mal so hieß Leo. Fünf Jahre oder so. Hm? Und das war irgendwie ein Bekannter von meiner Schwester. Und der Junge kam zu mir an, streckte mir die Hand entgegen und sagte, hallo, ich bin der Leon und wie heißt du? Und dann sage ich, ja, ich bin René. Und dann sagt er, das ist auch ein schöner Name. Mhm. Ja, fand ich sehr herzerfrischend. Dann hat er gesagt, gib deine Tasche her. Könnte man bei diesem Stadtbezirk hier meinen, ja, dann sagt es dir mal nach. Nein, ich bin komplett angezogen mit allem, was ich mitgebracht habe, oben angekommen. Ja. Ja, wir haben... ja, nur nette Leute hier anscheinend in dem Haus. Bei 200 also ich oder 300 getroffen. Mietsparteien. Ja. Du kennst ja auch, du bist ja in, auch in so einem hohen, großen Haus. Ich habe erst überlegt, ob ich hier richtig bin. Ich habe unten geguckt. 7. Etage habe ich mir gemerkt. Ja. Und dann stand ich hier vor der Tür und dann stand der Name von... Deswegen hatte ich den zweiten Namen auch noch gesagt. Ja. Hättest du mir mal zu Ende zugehört? Nee, ich Mir war ja das ja dann klar, ich habe ja auch geklingelt. Siehst du, wenn ich dich besuche, passiert mir das ja immer, dass ich gar nicht... zwei Etagen früher aus. Ja, entweder ich steige eine Etage zu früh aus und stehe in der falschen Wohnung, was mir ja einmal passiert ist. Ich weiß nicht, war die vorletzte Folge oder so, ne? Da stand ich auf einmal bei jemandem falsch in einer Wohnung, weil der zufällig die Tür offen hatte und der mich dann anguckte und sagte, nee, ich glaube, hier wolltest du nicht her. Du bist hier falsch. Und ja, aber ich weiß immer nicht, in welcher Etage du wohnst. 8. Weil beim Klingeln, ich finde das immer so... Es war noch nie anders. 8. Ja, du weißt, du wohnst in der 8, meine Schwester wohnt in der 7, es gibt Leute, die wohnen in der 18, das bringt man irgendwann mal durcheinander. Ach so. Ja. Nee, und das ist auch, ich finde die Klingelschilder sind bei so hohen Häusern immer so ganz komisch angeordnet, dass man anhand des Klingelschildes gar nicht wirklich ermitteln kann, in welcher Etage. Da steht auch eine große Zahl vor dem Namensschild. Ja, aber das ist so ein Riesenblock, wie viele Leute wohnen in so einem Haus? Na, pro Etage 4 Stück. Oh, pro Etage 4 Familien? Ja. Bei wie viel Etagen hat dein Haus? Meins hat 10. 40 Familien in einem Haus? Naja, nicht ganz. 39. Oh, warum? Ja, überleg mal, warum. Was könnte die Ursache sein? Na, weil du selber dich nicht mitzählst. Doch. Auf einer Seite ist keine Wohnung. Es fehlt eine Wohnung, ja. Warum? Im 10. Stock fehlt eine Wohnung. Wieso? Weil da irgendwie ein Zugang zum Dach ist und irgendwo ein technischer Betriebsraum. Aha. Aha, das ist ja auch so. Aha. Ja, ich finde es in Hochhäusern nochmal komisch. Da kann man seinen Müll quasi neben den Fahrstuhl in so einen Schacht werfen. Aber nicht in den Fahrstuhlschacht. Wie trennt man dann? Aber die Flaschen einzeln runter, oder? Nee, das ist, das stimmt nicht. Das ist der Hausmüll, ne? Das ist die schwarze Tonne quasi. Der schwarze Tonnenersatz, oder? Dieser Müllschluck. Eigentlich. Ich finde es in den Staaten ganz praktisch, wie das da ist, in den Waschbecken. Da hast du ja den, im Waschbecken was ein Möbel rein. Da drückst du mal drauf und dann saugt er ein. Nee, da hast einen Schredder auch drin. Das finde ich ganz praktisch, weil gerade wenn man einen Salat oder was schneidet, macht man das immer im Waschbecken. Ne? Mhm. Und in so einem normalen europäischen oder deutschen Haushalt, ja, es geht ja auch lang, aber irgendwie muss der getrennt werden. Das kann ja nicht, da verstopfen ja Rohre. Ich weiß ehrlich gesagt, ich werde nur meine Mutter die fragen. Amis. Ich frag, müsste ich mal Sarah fragen. Oder Sarah hat auch mal fragen, ja. Ja. Nee, ist, aber finde ich wirklich sehr praktisch, weil ich sitze mal da. Ja, du hast so ein Sieb, im Waschbecken. Ja, du hast so ein Kartoffel, Abflusssieb, ne? Hm? Da fällt mir einfach Flusensieb. Ich muss jetzt Flusensieb wechseln. Waschmaschine hat gestern geblinkt und hat Flusensieb angezeigt. So, was zeigt deine an? Ja. Zeigt man ja nicht. Ah, Flusensieb gleich? Lass also ich wasche keine Flusen mit. Ja. Nee, wir auch nicht, deswegen sammeln die sie alle im Flusensieb. Also. Nee, und dann hast du immer im Waschbecken dieses Dingens zu liegen, was du hier diesen 1 Euro Krabbelboxen bekommst, ne? Diese Metall- oder Plastikteile. Genau, damit kein großes Zeug reinfliegt in den Fluss. Und dann, wenn du fertig geschnitten bist, dann gehe ich immer durchs Waschbecken und sammle das alles aus dem Waschbecken raus und das finde ich total blöd. Und dann müsstest du so einen kleinen Sauger haben. Und vor allen Dingen, es geht ja auch was daneben, ne? Also es ist ja auch dann so, dass verschiebt sich dieses Teil ja auch, was du da zum Schutz des... das Loch im Waschbecken, wie heißt das Loch im Waschbecken? Abfluss. Abfluss, ja. Ja. Und dann sammelt sich das in diesem U-Stück. Ne? Genau. Hast du so ein U-Stück mal abgeschraubt? Nein. Kann ich dir mal empfehlen. Weil weißt du, da ist alles drin. Und das ist ein hervorragender Geruch dann. Ich glaube. Brauchst du mal einen Gullideckel? Ja, ist schon. Ist fast ekliger als die letzte Lex-Doll, die wir aufgezeichnet haben. Oh ja, das stimmt. Da könnt ihr euch auch was rum. Ja. Und Flusensieb, genau. Flusensieb, viele Leute wissen gar nicht, wo das Flusensieb ist, ne? Weißt du, wo das Flusensieb an deiner Waschmaschine ist? Hast du einen? Nee, das ist dann meistens so eine runde Öffnung, was man dann aufmachen kann, oder? Genau, im unteren Teil der Waschmaschine. Ja. Und in unserem Fall ist es so... Also und jetzt die Frage, ist es bei jeder Waschmaschine gleich? Weil es doch Toplader und Frontlader. Hast du einen Toplader oder einen Frontlader? Ich habe einen Toplader, weil ich will mich ja nicht ständig bücken, wenn ich die Wäsche raushole. Oh, ein Toplader. Musst du es höher hinstellen. Brauchst du dich auch nicht bücken. Und dann fällt sie runter, wenn sie schleudert. Sie bewegt sich doch. Hast du einen Trockner in deiner Waschmaschine? Nein. Der Umwelt zuliebe auf keinen Fall. Ach, wie umweltlich? Ja, wenn man sollte. Übrigens, gutes Thema. Weil ich habe zur Zeit ein Strommessgerät zu Hause. Aha. Und analysiere mal, was so meine Geräte verbrauchen. Wie stellt man das fest? Das ist im Prinzip nur ein Zwischenstecker. Aha. Das ist interessant, aber ich muss das nochmal zu Ende messen. Wo hast du das her? Von meinem Kumpel. Hat er mir mal geborgen. Ich dachte, du kannst mir das auch mal borgen. Och, vielleicht, ich weiß es. Frag mal deinen Kumpel. Kann ich mal machen. Kenn ich den? Kennst du nicht. Aber nee. Vielleicht wirst du ihn mal kennenlernen. Ja. Mal gucken. Nee, ist sehr interessant, weil... Also bin ich ja mal gespannt auf deinen Bericht. Also gestaunt habe ich das. Ja, Stefan, da mach doch mal einen Bericht draus. Das wohl, ja, natürlich, natürlich. Naja, ich sag noch nichts dazu. Ah, ja. Nee, Yvonne hat sowas auch mal gehabt. Echt? Ah, hat sie aber nicht mehr. Ich glaube, es gehört denen auch nicht. Ich habe überlegt, ob es sinnvoll wäre, noch mit dem zweiten Gerät gegenzumessen. Ja. Man weiß ja gar nicht, ist das richtig, ist das falsch. War es von der Firma Bewak? Ach, deshalb war der Verbrauch so hoch. Nee, niedrig. Hat gezeigt, nee, ich fließt fucking Strom. Also, ja, du meinst Vattenfall bestimmt. Vattenfall, Bewak? Das ist nein, ist ja. Ihr meint. Heißen die nicht mehr Bewak, nee? Berliner, was hieß denn Bewak? Berliner Wasser? Nee. Wasser und Abwärme? Abwärme? War doch Strom, ne? Bewak war Strom, Gasag war Gas. Ja, ist auch noch Gas. Bewak ist doch die BF AG bestimmt, oder? So wie die Gasag die Gas AG ist, oder? Genau. Ja, also wir wissen nicht, was das heißt. Ja. Kann man ja rausgucken. Hätten wir gewusst, dass wir auf das Thema zu sprechen kommen, hätte ich gerade nachgeguckt. So und hier, das ist ja mal eine der wenigen Wohnungen, die WLAN verfügt. Also hätte ich jetzt ein digitales Endgerät, könnte ich sofort ins Internet. Echt? Ja, siehst du. Ich finde es mal schön, zu Leuten zu gehen, die ein offenes WLAN haben. Also ein offenes in dem Sinne, dass man halt die Zugangsdaten kennt. Dass man dann auch die Möglichkeit hat, bei Bedarf im Internet zu schauen. Ach so. Ja. Hier sind ja noch Plätze frei. Hätte ja Yvonne mitmachen können. Ich glaube aber nicht, dass das ist knöchelhoch hier, der Stuhl. Als junge Mutter macht man das. Ja. Siehst du, wenn wir schon bei diesen ganzen Stromsparzeugs sind, da könnte man auch glatt mal LED-Lampen empfehlen. Richtig. Aber in einem der letzten Podcasts mal ausgiebig drüber berichtet. Mhm. Da fällt mir ein, diese Themengeschichte ist noch aktuell, ne? Also man kann noch abstimmen? Nein, kann man jetzt nicht mehr, weil das Thema steht für die nächste Sendung und du dich darauf vorbereiten wirst. Ach, für die nächste? Wir machen das jetzt nicht von mir aus. Aber mir ist es wurscht, du bist ja vorbereitet, denke ich. Nee, ach, da würde ich dann nochmal, ich will auch, dass du dich auch so ein bisschen. Also wir können schon sagen, dann hätten wir als nächstes Thema. Ja, es geht um Einkaufen im Internet, denke ich mal, für viele sehr interessant. Ich denke auch. Weil das ist ja. Da kann man das ein oder andere Schnäppchen machen. Voll im Trend. Absolut. Und ich gehöre voll zu den Leuten, die das auch machen. Ja. Dann lass uns noch nicht so ins Detail gehen, sonst geht uns der Stoff dann raus. Genau, dann wisst ihr ja schon alles. Ja, könnt ihr euch ja auch vorbereiten für die nächste Sendung. Ja. Oh, das ist ja mal. Ja, ihr könnt uns ja auf die Mailbox sprechen, eure Erfahrungen beim Online-Shop. Ja, stimmt, dann können wir das nämlich gleich mit einbinden. Schreibt uns irgendwie. Und vielleicht binden wir das ein. Nee, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Wenn ihr was dazu beitragen wollt, immer her damit. Ja, so, was könnte uns denn der geneigte Zuhörer an Informationen zukommen lassen? Zum Beispiel, wo kauft ihr im Internet ein? Wo habt ihr gute Erfahrungen, wo habt ihr schlechte Erfahrungen? Genau, das wäre natürlich auch interessant für die anderen, wenn ihr in Geschäften, in Internet-Shops eingekauft habt, die halt nicht so empfehlenswert sind. Oder was, genau, was auch interessant ist, was ist das teuerste, was ihr jemals im Internet gekauft habt? Ja, und habt ihr es dann auch bekommen, was ihr im Internet gekauft habt? Ui, jetzt kommt hier Yvonne und Luz auf den Balkon. Kannst du nicht zu uns kommen? Ja, nee, also schickt uns das zu, genau. Uns würde mal interessieren, was ihr so an Internetkauferfahrungen gemacht habt. Das wäre mal ganz interessant. Möchtest du die Chance gleich nutzen und die Kontaktmöglichkeiten nennen? Kann ich machen. Wollen wir die Stühle tauschen? Oder setzt du dich wirklich dahin? Ah, das ist klar. Ich hab's noch gesagt. Ja, sag mal an, wo man sich hinwendet. Genau. Schreibt uns eine E-Mail an blog@juba.de oder nutzt das Kontaktformular oder die über die Kommentarfunktion im Blog. Natürlich könnt ihr uns auch anrufen unter Berlin 030 202 36803. Und dann freuen wir uns auf euer Feedback. Ja, schön. Hast du irgendwelche News? Irgendwas, was sich so die letzten Tage getan hat? Gab es irgendwas Interessantes, was dir jetzt so, ich sehe, du hast ja keine Notizen gemacht. Fällt dir so vielleicht irgendwas ein? Nicht wirklich. Dann schlage ich vor, kannst du noch mal in Ruhe in der Musikpause überlegen? Kann ich machen. Dann spielen wir jetzt wieder ein Lied. Genau. Yvonne darf sich eine Musikrichtung wünschen. Weil sie heute hier ist. Ja, lass doch nicht vom mit Leid. Das war nur eine E-Mail, das ist alles gut. Aber du hast es befohlen. Genau, wir spielen auch irgendwas. Stefan sucht das Lied raus, das heißt, du kannst jetzt sagen, du darfst jetzt niemanden nennen. Du darfst jetzt nicht sagen, möchtest ein Lied von Christina Aguilera oder so haben, weil so eine Musik dürfen wir ja nicht spielen. Nee, weil die Geld kostet. Unsere Musik kennst du, hörst. Ich kann ja mal Schnappi nehmen. Nein, sowas wird auch nicht. Dann schnappen alle weg. Genau. Nein, irgendeine Musikrichtung, zum Beispiel sagst du Rock oder Pop oder eine Frau Pop. Soll singen. Pop, was Poppiges. Dann sucht Stefan bei music.mivio.com was Poppiges raus. Ja. Soll eine Frau sein oder? Ach, das ist egal. Das ist wurscht, Mann oder Frau. Du sollst eine bestimmte Themenrichtung haben? Nein. Auch nicht? Stunden später. Ja, Hört einfach mal. Stefan hat was Poppiges rausgesucht. Genau. Yvonne füllt noch den Fragebogen aus. Ich schaffe das. Und wir sind gleich wieder da. Bis dann. I used to sit at home all day. I used to sit at home all day. Oh, letting my life a waste away. Letting my life a waste away. Oh, then one day a man in blue. Then one day a man in blue. Said, son, I got a job for you. Son, I got a job for you. He was a famous trumpet man from Chicago. Die Musik kommt natürlich später dazu. Ja. Ist dir übrigens aufgefallen, dass wir gar keine Hintergrundmusik mehr spielen? Nein, das machen wir generell nicht, wenn wir draußen sind. Ja, ich finde es auch sehr angenehm, es muss nicht sein. Weil normalerweise hört man die Vögel zwitschern, aber hier hat man heute keine. Doch, vielleicht sieht man dann den Pollenflug wenigstens. Ja, den Pollenflug, den hört man aber nicht. Ist ätzendes Zeug, oder? Wieso, hast du ein Problem damit? Nee, aber wenn du in die Straße läufst. Bist du für Naturfreund? Wenn du mit Fahrrad fährst, es fliegt dir alle Dinge sich. Ja. Hast du eigentlich einen Helm auf, wenn du Fahrrad fährst? Nein, hatten wir doch neulich schon. Ja, Mama. Ja. Hör auf jetzt. Mama von Stefan. Also, da müssen sie wirklich mal hinterher sein. Ich darf mir das schon immer mal anschauen. Du, denk daran, ne? Hätte die Frau in der Mühle damals einen Helm aufgehabt. Damals nicht. Ja. Yvonne hat uns gerade einen interessanten Anstoß gegeben. Und zwar wird sie demnächst einem Event beiwohnen, was sehr interessant ist. Das hat mit CSI zu tun. Aha. Es werden alle Fans selber. Es ist nicht CSI, doch, da steht tatsächlich CSI drauf. Ein CSI-Erlebnis. Aha. Wie läuft das da? Da fährt man. Na, du fährst da hin und hast eine Puppe. Das ist der Tote, die Tote und dann kriegst du einen mit Anzug, Leiche. Und Käppi und mit CSI und alles drauf, eine Puppe, eine Leiche. Eine Leiche. Und du musst dann Beweise finden, Tatverdächtige vernehmen und. Es steht noch bevor, wann ist es? Am 27.06. Okay, so genau wollten Sie wissen, also Ende Juni. Ende Juni. Also wir werden, glaube ich, vom Berichten, denke ich mal. Und das geht so drei Stunden, hast du gesagt, ne? Circa drei Stunden, ja. Drei Stunden in die Haut eines CSI-Ermittlers. Wo ist denn das? Ach ja, Kickerbird, irgendwo. Kickerbird. Was ist das? In Berlin, das sagt mir jetzt nichts. Sternbeck oder so war das. Sternbeck? Irgendwo kleine. Steht bestimmt geheimer Trefferort drauf. Hasselhorst, U-Bahnhof Hasselhorst ist in der Nähe. Das weiß ich noch. Hasselhorst, meinst du? Hasselhorst, ja. Also, wir mit Hasselhorst. U-Bahnhof Hasselhorst. Nein, Hasselhorst, U-Bahnhof Hasselhorst, das sagt mir schon was in Berlin, natürlich. Ja. Gibt aber bestimmt auch. Achso, und gefunden war das über MyDays. Über MyDays. Ja, MyDays ist überhaupt. Ich glaube, Maite hat mit MyDays auch schon Erfahrung gehabt, oder? Kennst du MyDays? Nein, schon mal gehört. Na, also, wenn man eine Idee sucht für ein Geschenk oder so, ist MyDays, glaube ich, ganz gut. Thema Online-Shopping im Internet. Ja, passt ja wieder perfekt, ne? Genau. Ja, wir haben so nämlich, das hast du nicht mitgekriegt, wir werden nächste Sendung. Ach, du hörst ja Podcast sowieso an. Genau. Ja, wir werden nächste hörst Sendung über. Ja, hörst du nachher ja, nee, sehr, sehr, sehr interessante Geschichte, ne? Ja. Bin ich mal gespannt. Ja. Was heißt CSI eigentlich? Ich guck so eine Crime, Serie nicht. Also Screen, noch irgendwas? Irgendwas mit Crime. Es gab da verschiedene. Investigation. Irgendwie auch. Es gibt von verschiedenen Städten dann CSI. CSI Miami, ja. CSI New York, CSI, CSI. LA, aber CSI. Ist das immer noch so voll? CIS. Das war doch mal eine Zeit lang, wo du jeden Tag. Also Julia würde jetzt sagen, wenn du einen Fernseher anmachst, dann siehst du dann CSI. Denkst du. Das läuft noch von gestern. Achso. Weil das wahrscheinlich bei jeden Tag um CSI das kommt, ja. Aber nicht immer dasselbe. Das ist wie Emergency Room. War da eine Zeit lang war noch Trend gewesen, hier, diese ganzen OP-Sendungen. Da hast du den Fernseher angemacht und Blut gesehen. Hm. Ja. Und jetzt das scheint das jetzt CSI Trend zu sein. Guckst du sowas? Nee. Ich auch nicht, aber ich kenne viele Leute, die ich gucken. Ich gucke nur gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, haben wir ja letztens schon. Genau. Wir hatten letztens über dich gesprochen. Was guckst du denn? Wie hieß die Frau? Unter uns alles, was zählt und gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ah. Und danach kommt so, wenn sie im Bett ist, das andere. Du, das kann man jetzt aber nicht mehr rausschneiden, ja? wie hieß die Frau, mit der du damals von uns hin diese Theatergeschichte gemacht hattest? Ja. Wie hieß sie? Oh Gott, das war die Iris bei GZSZ. Die Iris. So eine die Iris war hatte? Das. Iris Köster. Iris Gundlach. Hieß die damals. Ganz damals. Das war noch lange. Zu alt. So, das ist noch eine alte Iris. Okay. Und dann war noch die Schwarzhaarige. Ich habe gerne und so gesehen, Elke Opitz. Elke Opitz, so hieß sie in echt, ne? Nee, in der Serie. In der Serie. Opitz. Und Jogiana habe ich schon getroffen. Die war doch Daniel. Cool. Ja. Ja. Clemens hat zu Hause angerufen. Echt? Ja, der hat noch bei seiner Mutter gewohnt. Echt? Ja. Der hat bei seiner Mutter gewohnt, der war damals Mutter schon gewohnt. 60. Der ist doch jetzt 105. Bei Mama. Mhm. Und was hat er gesagt, als du angerufen hast? Die haben sich gefreut. Echt? Was hast du nicht mit dem unterhalten? Das war zu Weihnachten, nicht nur froh. Manchmal war ich noch ein Teenie, 14. Ja, der hat trotzdem ist egal, was hast du ihm erzählt? Hast du ihm gesagt, hallo, ich bin 14. Dann, ich hab nur angerufen, hab ich nur Weihnachten im Wunsch erzählt, dass ich ein großer Fan bin. Und echt, wo hast du die Nummer her? Und davon ist das aus dem Telefonbuch. Ich hatte auch von Saskia Valencia die Telefonnummer. Saskia Valencia. Hast du im Telefonbuch nach Herrn Richter geguckt? Nee, Frank Thomas Mender heißt der in Wirklichkeit. Genau. Das weiß einer, der gute Zeiten guckt. Saskia Dingensbummel. Saskia Valencia. Aber die hat auch in ihre Nummer gewechselt. Die ist doch eigentlich so ein klassisches Fernsehgesicht. Macht die noch was? Nee, ich weiß nicht. Ich finde schon. Ich finde, die hat ein klassisches Fernsehgesicht. So blond, weißt du, blonde, lange Haare. Sie ist ja im Fernseher. Aber seit der Trennung von ihrem Mann, glaube ich, macht die gar nichts mehr. Ja, siehst du, so genau. Ja, ihr ist die Society-Expertin. Ja, genau. Sonst noch irgendwelche Stalking-Erfahrungen? Ja. Doch, ja. Ich habe dir mal ein Lied geschrieben. Wem? Na, GZSZ. Ach so? Da möchtest kam sogar ein Feedback zurück. Möchtest du es gerne vorsingen? Nein. Deswegen, ich habe dabei. Nein. Da war ich noch. Du kannst gerne was singen. Nein, ich will singen. Lass es raus. Das habe ich nur aufgenommen. Lass es raus. Es wurde höchste Zeit, dass wir mal hier sind. Ja, ich glaube auch. Ich lerne. Ich stecke noch Talent. Du lernst deine Schwester heute mal besser kennen. Ja. Ja, nee, sehr interessant. Jetzt kann ich da, das kann ich gar nicht mehr toppen. Nee. Also ich glaube, im nächsten Podcast mache ich mit ihm. Ist mehr los. Ja, Stefan. Soll ich sagen? Erzähl du doch mal was. Du hast ja, wolltest du da eigentlich gar nicht dieses Gedanken darüber machen, was in den letzten Tagen so passiert ist? Was ist passiert? Ja, langes Wochenende. Herrentag. Richtig. Hast du gefeiert? Wie war dein Herrentag? Ja, wie immer. Ich war Stern, Hagel, voll trocken. Nüchtern? Genau. Ja. Nein, der Hunter feiere ich doch nicht. Gehe ich doch nicht weg, oder? Ballern mir die Rübe zu. Nee, da, ich habe auch festgestellt, ich vermute fast, dass Herrentag oder auch Vatertag, wie es ja genannt wird, mehr Leute besoffen sind, die noch gar keine richtigen Männer sind oder noch gar keine Väter. Möglicherweise. Aber irgendwie wird man so hoch angestiftet durch die Medien, finde ich. Wie? Wenn du so Radio hörst, dann so hochpushen. Trink mehr Alkohol. Nee, da hast du mal oder viel Spaß hier bei deinem Vatertagsausflug und so. Ah. Ja. Nee. Also du hast nichts Spezielles gemacht. Hatte Besuch von meinem Kumpel und wir haben uns am Computer verknüpft. Ja, schön. So, sag mal die Webadresse durch. Sag keine blog.über.de, hoffe ich. Natürlich, wir haben den Podcast gehört. Komm jetzt. Genau, zusammen. Und danach ausgewertet. Genau. Wir könnten mal so einen Director's Cut, also so, mit so einem O-Ton, weißt du, wo wir im Prinzip so einen Podcast kommentieren. Audiodisc. Ja, und da haben wir gerade, ne, so. Mhm. Meinst du, es funktioniert beim Podcast? Ich weiß nicht. Oder hat man nachher. Man sieht ja nichts. Da hört man nachher Stimmen, glaube ich, ne? Ja. Ja, aber bei einer DVD ist es doch auch so. Da hört man doch auch den Originalton und dann den raufgesprochenen Ton mit dazu. Aber du siehst ja auch was dazu. Ja. Weißt du, was ist das denn? Da kann ich übrigens sagen, so in der Form habe ich Germany's Next Topmodel geguckt. Wollte ich eigentlich gar nicht anschauen. Ich weiß, was jetzt kommt. Genau, ich hatte es dir ja schon erzählt. Ich habe im Internet bei Herrn Fiene und Herrn Klüger eingeschaltet, fiene.tv, und die haben quasi vor einer Kamera gesessen. Die Kamera war auf die beiden Herren gerichtet. Sie saßen auf einer Couch, mhm, und haben zusammen Germany's Next Topmodel das Finale geschaut und haben halt dazu während des Guckens kommentiert. Ein Live-Chat war offen, man konnte halt mit an der Sendung partizipieren. Das und es war sehr unterhaltsam. Das heißt, auf die Art und Weise habe ich letztlich Germany's Next Topmodel gesehen. Jetzt guckst du jede Folge vom Topmodel. Na, man hat ja durchs Erzählen, wieso ist doch vorbei, denke ich mal, oder? Ein Glück, oder? Nee, ist ja nicht wirklich vorbei, weil Frau Klum braucht Geld. Sie hat scheinbar schon mit dem Hartz-IV-Empfänger... Nee, jetzt kommt doch ein Kind. Ja, jetzt kommt erstmal ein Kind und dann kommt die nächste Folge. Die hat wahrscheinlich nicht genug Geld verdient mit an dem Hartz-IV-Empfänger, den sie verklagten. Nee, weil wer hat, weißt du, wer das bezahlt hat? Oder wer, was in der Bildzeitung die... Ihre Agentur bestimmt oder irgendwie? Nee. Ihr Sender. Nee, Jenny Elvers oder so. Hat ihr das bezahlt? Irgendwie 2000 Euro oder sowas? Hatte ich das? Ja. Jenny Elvers war das? War Jenny Elvers? So. Ja. Die ist eingesprungen. Die ist noch richtig aus dem Volk, ne? Die wirft sich davor. Und ganz uneigennützig. Völlig uneigennützig. Ja, ich sag mal, eine Image-Kampagne für 2000 Euro kriegst du nicht überall. Das stimmt, ja. Ja, ich meine, war man lange nicht mehr in den Medien. Ja, da legt man auch mal 2000 Euro hin, weißt du? So ist es. Ja, nee, ist ja nett. Also, es war ja quasi eine Win-Win-Situation. Vielleicht spekuliert die auf die Nachfolge von Heidi Klum. Ja, genau. Dann steht dann Germany's Next Topmodel bei Jenny Elvers Elverzer. Warum heißt sie eigentlich so? Weil die geheiratet hat. Ach, die hat einen Doppelnamen. Ja. Da gab es jetzt so diesen Entschluss vom. Dass man auch nicht nur zwei Namen annimmt. Nein. Also nicht Doppelnamen, mehr als Doppelnamen. Doppelnamen mit Doppelnamen heiraten und einen Doppelnamen zu nehmen geht nicht. Aber haben die das nicht, da habe ich genau umgekehrt gehört. Nee. Oder, nee, oder da war einer, der wollte das, ne? Genau, richtig. Aber ist ja auch gemein. Ja, aber überleg mal, was kommt denn dabei raus? Nee, wie heißen die ganzen Scheiß? Scheiß? Scheiß. Scheiß. Ja. Ja, weiß ich auch nicht. So lange Namen bestimmt. Ja, aber... Dann ja, die wohnen ja nicht in Deutschland. Müller, Kunze, Lehmann, Meier. Ups. Wenn der Junge in der Schule aufgerufen wird, dann stehen noch fünf Leute auf. Dann müssen die genau alle Namen vorstellen. Bei der Bundeswehr. Ja, genau. Lehmann, Kunze, Müller, Meier. Lehmann, Kunze, Müller, Meier, vortreten. Ja, und dann viermal. Einer, bumm. Ja. Nee, also... Gut, wenn man keinen Doppelnamen hat. Ja, wann nimmt man denn den Doppelnamen? Ja, wenn man heiratet. Naja, man muss ja keinen Doppelnamen nehmen. Muss welchen man Fall nimmt man denn einen? Man nimmt doch meist nur einen Doppelnamen, wenn man Kinder zum Beispiel hat. Nee, ich denke, man nimmt einen Doppelnamen, wenn man selber einen Namen hat, den alle, wo alle sagen, den möchte wenn der man jetzt behalten. Umbenannt wird, dann gehen mir Kontakte flöten. Echt? Na, Frau Elvershagen, nehmen wir doch mal. Behältst du deinen bei deiner Heirat? Ich behalte meinen. Wir machen es ganz traditionell. Ich behalte meinen Namen. Julia behält ihren Namen. Jeder ach so, echt? Julia heißt Julia, ich heiße René. Warum sollen wir denn den Namen tauschen? Ach, verstehe. Nee, Nachnamen nehmen wir natürlich meinen. Natürlich. Nee, das ist traditionell. Wobei dazu kommt, dass Julia, dass der Name, den Julia jetzt trägt, nicht ihr Geburtsname ist. Ne? Ach so, von daher ist von daher sagt Julia, ja, nee, ist in Ordnung. Okay. Ich denke schon, dass es für eine Frau schwierig ist, sich von ihrem Nachnamen zu trennen. Ja, du musst ja. Ja, das denke ich, ist dein Problem. Die Unterschrift. Also, du hast es gerade nur gezeigt, man hat es nicht gehört. Die Unterschrift. Ne? Nur damit der Hörer mit teilnehmen kann an unserer Sendung. Nee, es ist die Unterschrift, das denke ich, das ist die kleinste Sache. Schwieriger ist es, glaube ich, seinen eigenen Namen, mit dem man ein Leben lang hatte, den dann abzugeben. Weißt du, wenn du dein Leben lang. Stell dir mal vor, darfst du einmal deinen Nachnamen nicht mehr haben und musst Müller heißen mit Nachnamen. Ja, gut, das wäre blöd. Ja, würde ich auch nicht toll finden. Naja. Aber ich kenne auch genug Fälle, wo der Name der Frau genommen wurde. Ja, kenne ich auch einige. Ja, und ein Doppelnamen, denke ich, macht nur dann Sinn, wenn du sagst, so, ich bin jetzt geschäftlich, habe ich mich mit meinem Namen so etabliert, dass es jetzt blöd wäre. Ich kenne auch Fälle, wo es, wenn man zum Beispiel Kinder hat, dann ist es ja auch die Frage, wie heißen dann die Kinder? Ne? Wenn die zum Beispiel von einem anderen Mann sind, als den, den du heiratest. Ja, das ist ja schon komplizierter. Lass uns mal so einen Fall konstruieren. Es ist ja, konstruieren wir nochmal. Es ist ja so, also bei uns ist es so, die Kinder haben den Namen von Julia. Genau. Ne? Aber durch das kann man sich ja bei der Geburt auch aussuchen. Ne? Ob der jetzt durch die Hochzeit übernimmt sie jetzt aber meinen Namen. Genau, richtig. Und jetzt wäre es, glaube ich, so, wenn Julia einen anderen Mann heiratet und die Kinder den Namen annehmen, dann ist mein Name völlig raus. Mich gibt es dann gar nicht mehr in dieser Namenskette, weil sie mit einem anderen Namen geboren sind. Aber ich glaube, du musst dann auch zustimmen, wenn du der Vater bist. Erst wenn du deine Erlaubnis gibst, dass die Kinder den anderen Namen haben. Gibt es das Sekt zur Feier des Tages? Ja, ich nehme Sekt. Ich muss ja noch zum Sport, aber ich nehme jetzt noch schnell Sekt. Und du? Schaffst du dann gerade einen Fahrrad? Ja, okay. Hat er jetzt keiner... Wir bleiben ja noch 3 Stunden. Nee, können wir nicht. Ich muss ja, ich mache ja heute wieder körperliche Ertüchtigung. Hm. Football. Wird aber auch Zeit, wenn ich das so sehe. Elend. Ja, ich hoffe, dass ich mir diesmal nichts tue. Mein verstauchter Finger ist wieder beweglich. Ich würde den Ring noch. Ist der Beitrag eigentlich schon gewesen? Ja, ich habe auch beim letzten Mal hatte ich Glück gehabt, dass es nicht der Ringfinger war. Weil wenn der dann angeschwollen wäre, so wie der Mittelfinger angeschwollen ist, dann hätte ich Probleme im Ring gekriegt. Ja. Und ich muss vor allen Dingen meine rechte Hand schonen. Was haben wir schon mal im Schulunterricht gelernt? Was macht man vom Sport? Piercings und Ohrringe raus. Habe ich alle draußen. So ist es. Piercing? Kaugummi ist raus, damit man sich nicht dran verschluckt. Ja, und ist dir mal aufgefallen, wenn du so Sport guckst, was die alle im Mund haben? Kaugummi! So ist es. Aber sie haben Ohrringe meist abgeklebt und Nasenringe. Ja. Genau. Gibt es einen Fußballspieler oder so mit Nasenringe? Keine Ahnung, nicht sicher. Ja. Ah, Ohrringe haben, guck ich an. Ja. Jetzt müssen wir die Sendung noch so lange durchziehen, bis wir einen Sekt leer haben, wenn der mal irgendwann hier kommt. Weil Yvonne macht uns jetzt einen Sekt. Ja. Ja, nee, Haben wir euch gemerkt, dass da einer gekommen ist? Für euch nachträglich zum Herrentag. Oh, das ist ja, schönen Herrentag. Dankeschön. Das ist schön. Nein, dann leider, komm, lass es klingen, damit der uns auch was davon haben. Prost. Nicht, dass denken wir erzählen nur, wir schwätzen nur. Hm. Nein, wir trinken richtig harten Alkohol. Champagner. Ja. Ist es eigentlich Champagner? Nein. Ja. Genau, also heute steht noch Sport auf dem Programm. Denn Rudi holte ich nachher wieder. Genau, du kannst ja wieder mitkommen. Du warst mir letztes Mal auch dabei. Du warst sogar im Ballkontakt gekommen. Richtig. Wir hatten gar nicht darüber erzählt. Stimmt, war es die letzte Sendung? Ja. Stimmt, bei der letzten Sendung bist du mit dabei gewesen. Hast quasi, warst ich war mit bei vor jeder Ort, Sendung mit dabei. Als ich mir den Finger verstaucht habe. Ja, also. Aber ich habe nicht doll geheult, ne? Fand ich. Ja, du hast das Glück, dass nicht so viel da war. Ja. Ich habe versucht, den Schmerz zu unterdrücken. Ich habe mein Herz gesehen, dein Gesichtsausdruck. Ja, aber hoffen, also ich habe schon, Rudi hat mich vorhin angerufen und hat gesagt, Bandage bringt er mit. Hm? Den rechten Arm muss ich ja in der Bandage. Er bringt auch seine Frau mit, ne? Und ja, er bringt Tape mit, das heißt, ich kann mir den Finger abkleben und wir haben uns neulich schon zäckig gelacht, wie alte Männer von oben bis unten abgeklebt, alle Körperstellen, die irgendwie verletzungsanfällig wären. Ah. Dann dauert die Vorbereitung länger als das Training an sich. Genau. Und dann rennen 2 Mumien über den Platz. Aber warum spielt ihr dann nicht Schach oder so? Wäre nicht einfacher? Ah, da würdet ihr euch auch verletzen. Nee, da können wir uns danach keine Verletzung zeigen. Weil das ist doch der eigentliche Sport, wenn man dann wann, danach... Wann sieht man euch mal aktiv in der Liga? Ne? Also bei mir kann ich ganz konkret sagen, Michi wird man nicht aktiv spielen sehen. Ach. Warum nicht? Weil mir das Verletzungsrisiko wirklich zu hoch ist und das ist im Spiel halt noch ein bisschen höher als... Wenn man ja, vor allen Dingen solltest du jetzt so die nächsten Tage und Wochen nicht so hart trainieren. Wie gesagt, weil sonst, ich glaube, Julia, den kann du heiratest bei. Julia hat so mit einem gerade so in den Ehevertrag irgendeine Klausel mit reinschreiben, wenn du dich beim Football verletzt oder so. Ja, und also wie gesagt, ich werde nicht spielen. Aber Rudi ist ganz heiß drauf. Rudi ist ganz heiß drauf und wir werden sehen, vielleicht werden wir mal. Wir werden es mal beobachten, wie lange diese Phase hält. Ja. Mal gucken, wenn er das, ich habe ein Training ausgearbeitet für ihn, speziell auf ihn zugeschnitten. Mhm. Und ich habe in das Training auch die schlechten Zeiten, die wir hatten, mit einfließen lassen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Aber wobei ich sagen muss, also Rudi ist ja ein totaler Fußballfan und von daher ist er ja nicht so ganz fremd im Football, weil er nimmt auch die Position desjenigen, der den Ball schießt, ja. Da gibt es ja nur einen Football. Nee. Nein? Es gibt drei. Und beim Fußball sind es 11 Leute, die den Ball schießen. Siehst du? Beim Football gibt es nur drei. Den Panther, den Kicker und den, der das Field Goal schießt. Ach so. Obwohl das meist eine Person ist. Weil ich sagen muss, also der Ball, ja, ist jetzt nicht groß anders, außer dass er eine andere Form hat. Aber ansonsten, ja, fühlt sich das schon an wie ein Fußball. Ja, stimmt, du bist ja in Ballkontakt gekommen. Richtig, ist schon lange her, aber. Ja. Nee, wir mal gucken, vielleicht wird es so, ja. Wir werden dich dann nachher auch mitnehmen. Achso, ich habe auch mein Fahrrad bei. Ach Mensch, ja, du hast dein Fahrrad bei. So. Lass mal stehen. Wenn es überhaupt noch dasteht, guck mal. Ja, doch, müsste noch dastehen. Falls es nicht dasteht, kommt mit auch mit. Okay. Ja. Ja, sonst irgendwas, was du noch vom. Willst du noch irgendwas loswerden? Irgendwas loswerden? Nee. Brennt dir noch was auf den. Eigentlich nicht. Regeln? Nicht. Wir haben alles gesagt, was gesagt werden musste. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Zeit sind wir schon? Wie lange laufen wir schon? Ach, wir sind gut in der Zeit, auf jeden Fall. Ja, du weißt, jetzt habe ich hier Sekte gekriegt, da wäre ich immer ruhig. Echt? Minute zu Minute. Ich dachte, du wirst gesprächiger. Mm-mm. Übrigens, ich muss ja mal sagen, ich fand den Black Stories Podcast mit Dirk und Simone, ja, fand ich erstklassig. Super, super, super Unterhaltungs... hohen Unterhaltungswert. Herrlich. Also wirklich sehr, sehr gut. Und ich würde beim nächsten Mal sogar eine Flasche Sekt stiften für die Sendung. Und, meinst du, wird es noch lustiger? Ich könnte mir vorstellen, das wird noch lustiger. Obwohl, ohne wenn, der du dann, wenn du dann noch ruhiger wirst, dann ist es vielleicht auch nicht so toll. Nee, aber wirklich hervorragende Sendung. Ich habe mit Julia zusammen, ja, wir haben uns sehr, sehr unterhalten gefühlt und hat echt Spaß gemacht. Ich war schon fast traurig, als das Ergebnis rauskam. Oh, aber die haben sich ja Zeit gelassen. Genau, komm her, du so. Sehr schön. Also unbedingt anhören, wirklich, unbedingt anhören. Immer. Ich empfehle selten irgendwas, aber... Ich bin mir sicher, da kommen noch Menschen. Ja, wollen wir hoffen. Ja, ich gehe mal davon aus. Das können sie uns nicht antun. Ja, was ja schade ist, dass sie möglicherweise bei unserem Sommerfest nicht dabei sein werden. Das finde ich ein bisschen traurig. Zu der Zeit ist leider die Leichtathletik WM. Ja, wenn ihr, falls ihr jetzt sagt, hey, Sommerfest, wissen wir gar nichts von. Also wir feiern in Berlin. Aber Yvonne ist dabei, glaube ich. Ja. Sehr gut. Jeder, der uns hört, hat natürlich auch die Möglichkeit, vorbeizukommen. Wenn er uns vorher eine E-Mail schickt und... ja, dann kriegt ihr sicherlich eine Einladung. Das Ganze findet im August. August. 22. Dann ganz August, ja. Wieder auf einem schönen 5000 Quadratmeter Grundstück. Echt, da sind nicht so viel. Ja, so 5000 Quadratmeter. Also direkt am Wasser. Und du bringst diesmal deinen Hubschrauber. Ich komme mit meinem Helikopter. Du kommst mit deinem Helikopter, ja, den du beim letzten Mal groß angekündigt hast. Und dann ja, hat keiner mehr dran gedacht. Dann hat keiner mehr dran gedacht. Ja, freue mich schon drauf. Das war noch sehr lange hin. Ist unspektakulär, aber für Kinder, glaube ich, die sind dann mal hinterher. Vorher wird er noch geheiratet. Wer heiratet? Ach du, ja, stimmt. Übrigens hast du doch die falsche Einladung bekommen. Wieso? Wir wollen dich doch erst am Nachmittag sehen. Ja, ist okay. Ja. Genau. Wir den Anzug vor. Mit Holz ja schon davor. Wo, vor der Hochzeit? Ja. Wieso? Weil Rudi in der Planung mit ist. Ne? Ist es eigentlich so, dass dann die Standesbeamte sagt, wer was gegen die Hochzeit einzuwenden hat, der möge es jetzt sagen. Jetzt, hast du, immer jetzt hast du gerade den Grund selber festgestellt, warum du erst um 17 Uhr kommen sollst. Ach so. Ja, ich, also, Julia tut mir irgendwie leid. Irgendwie habe ich ein bisschen Mitleid mit ihr. Das ist so eine nette Weiße und meine... Ich sag mal so, da hat sich, die Zeit hat sich auch gewandelt. Ne? Man heiratet man heutzutage. Man heiratet ja nicht mehr wie früher mit 20, wenn man sich kennenlernt, sondern dem geht eine lange Probezeit voraus. Dann kommt das Zusammenziehen, dann ist wieder eine ewige Probezeit, dann kommen Kinder. Auf und Abs. Auf und Abs. Ja, und dann kommt der erste Heiraten. Ne? Ja, das ist, glaube ich, unterschiedlich. Würde ich sagen. Ja. Aber gut, ihr wolltet das und ihr habt es schon länger geplant. Wir haben es nicht anders gewollt. Genau. Und naja, ich denke mal, das wird schon klappen. Also ich muss dringend noch Walzer lernen. Echt? Ja. Ja. Kannst du Walzer? Nö. Ich hatte ja zur Hochzeit von Maren mit Maren getanzt. Von dir, ja. Und da fand ich es sehr praktisch. Dieses ausladende Kleid gab mir die Möglichkeit, meine Füße unter ihrem Rock zu verstecken quasi. Und man hat gar nicht die Füße waren. Es waren nur die Füße. Und man hat nicht gesehen, dass weder sie noch ich irgendwie annähernd Walzer konnten. Weil ich sagte nämlich dann zu ihr, während wir tanzen, du, ich kann absolut kein Walzer. Und sie sagte, ja, nee, ich auch nicht. Aber man hat es ja halt unter diesem Rock, siehst du ja die Füße. Clever, ne? Ja, gut, ne? Ja, sie hat das bei Julia auch. Ja, ich weiß noch nicht, wie Julias Kleid aussieht. Von daher, ich möchte mich nicht drauf verlassen. Hast du nicht mal geguckt in den Schränken? Ja klar, das hängt bei uns in den Schränken. Ja. Ja, ich bin gespannt, wie das wird. Im Juni ist es soweit. Ja. René ist verheiratet. Bald. Ja. Na? Aber später mehr dazu. Genau. Ja. Ja. Ich sage mir, ich bin jetzt fertig und beschwipst schon von dem Glas. Mir ist jetzt auch ganz warm. Und ich glaube, ich werde auch gleich abgeholt. Nee, ist noch ein bisschen hin. Wir können jetzt eigentlich noch eine halbe Stunde quatschen, aber dadurch, dass du ja keine Themen hast. Tut mir leid, dass ich heute mal. Ich überlege, dadurch, dass ich Urlaub habe, habe ich auch nicht wirklich mitgekriegt, ob irgendwie was. Ich war so fern weg vom Computer in der Zeit. Echt? Ob irgendwas passiert ist. Irgendwas. Es ist nichts Besonderes. Die passiert. Petition ist, glaube ich, durch, ne? Ich habe nur irgendwie gelesen, dass sich die Umfragen zu dem Thema irgendwie alle widersprechen. Irgendwie, dass die Zahlen da nicht stimmen, sondern was dann. Ja, Kinderhilfe war mit von der Partie, ne? Irgendwas war gewesen mit der deutschen Kinderhilfe, die dann letztendlich gehackt wurde, sogar die Webseite. Aha. Ja. Und ich glaube sogar nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und bei der Petition, habe ich mal geguckt, e-petition.bundestag.de oder sowas, habe ich mal geschaut, hast du eine Liste von den Leuten, die es unterschrieben haben. Aha. Und das finde ich datenschutzrechtlich ganz schön bedenklich. Hier stehen ja nur die Namen und auch die Adressen. Es stehen Namen und der Ort. Ach so? Ja. Und du kannst dann nämlich, wenn man mit ein bisschen Manipulation ist man in der Lage, die Liste mit komplett allen 80.000 oder 90.000 Leuten anzuzeigen lassen. In einer, also sonst müsstest du dich durchblättern. Das sind irgendwie, es werden 10 Stück oder so pro Seite angezeigt, musstest du dich durchblättern, ist mühsam. Aber mit ein bisschen Manipulation der URL kriegt man es hin, sich halt alle anzeigen zu lassen in einer Liste. Und dann kannst du wirklich. Dann ist das maschinenlesbar natürlich auch, ne? Könntest du die Namen alle auslesen. Und ich habe mal so geguckt, ob da Leute draufstehen, die ich kenne. Und? Ja. Echt, ja? Ja, ja. Du nicht, Stefan. Ich weiß. Ja, nee, finde ich, also finde ich nicht so gut. Ist aber bei einer wahrscheinlich so nachweisbar ist. So. Das ist Julia. Ich werde dir mal ganz kurz sagen, das macht bestimmt eklige Geräusche. Ja? So, während René mit seiner zukünftigen telefoniert. Das ging aber schnell. Nee, ja, habt ihr euch nichts mehr zu sagen? Jetzt habe ich gerade überlegt, dass ich mir doch nichts sagen will. Ja. Also, sie wollte ja wegen der Hochzeit was sagen, aber hat nochmal gezögert. Genau. Ja. Nee, ich würde sagen. Ja, so viel zur Petition, genau. Also finde ich sehr bedenklich deswegen. Das wäre für mich ein Grund, mich da nicht aufschreiben zu lassen, aber es muss wahrscheinlich so sein. Ja, das könnte ja jeder sagen. Gespannt, ob man da eine Ausweisnummer eingibt oder was? Weil irgendwie muss man ja beweisen, dass man das ist. Ja. Du kannst ja deine Freunde alle eintragen. Und vor allen Dingen, jetzt könntest du so Leuten sagen, hey, du hast dich ja nicht eingetragen, was soll denn das? Eben. Das heißt, es ist nicht nur Datenschutz gebrochen von den Leuten, die sie eingetragen haben, sondern auch von denen, die sie nicht eingetragen haben. Freundschaften kaputt. Ja. Ich warte schon auf einen Anruf. Ja, René, hier, was ist denn los? Das betrifft uns alle. Genau. Ja, sehr schön. Okay, dann lass uns doch die Sendung für heute beschließen. Genau, das war die letzte Sendung für Mai. Im Juni sind wir wieder da, in 2 Wochen. Welches Datum? Ja. Am 11. ist die Hochzeit. Und da kommen wir auch raus. Echt jetzt? Dann werde ich als Unverheirateter noch als letzte Mal. Wir können das ja auf deine Hochzeit aufnehmen. Genau. Das weiß ich nicht, ob das Rudis Planung zulässt. Wieso Rudis Planung? Was hat Rudi damit zu tun? Ja, du weißt ja, Freunde wollen dann halt was Lustiges machen und ach so. Ich habe das dumme Gefühl. Da kommt was. Das ist sehr anstrengend. Falls ihr René in der nächsten Folge nicht hört, dann wurde er entführt. Ach, siehst du? Gratulation könnte ich natürlich am 11. schon mal entgegennehmen. Ach, das macht doch eh keiner. Wer will denn dir gratulieren dazu? Warum gratuliert man? Beileidswünsche höchstens. Eigentlich ist es doch auch gar nicht so was Besonderes, oder? Also, es ist natürlich etwas Besonderes. Das hättest du jetzt nicht sagen. Was Besonderes? Jetzt redet René sich an den Kopf und Kran. Nee, was Besonderes ist das, wenn man mit den Menschen zusammenkommt, ist das das Besondere. Das andere. Das ist ja, so. Julia ist ja nichts Neues für dich. Also eigentlich ändert sich nicht viel. Außer der Name von Julia. Bei dir ändern sich. Wie ist es so, dieses nochmal, dieses sagen, okay, Decke rauf. Ja. Quasi i-Tüpfelchen für das, eure. Ja, genau. Das ist genau. Das ist i-Tüpfelchen. Wenn du mich nicht hättest. Oh, danke schön. Ja. Danke schön. Willst du noch einen Sekt haben? Soll ich dir noch einen bestellen? Nein. Gut, ja, dann lass uns mal 2 Wochen Pause machen. Ja, wir gucken mal, wie wir das hinkriegen mit deiner Hochzeitsfolge. Ich fand die Sendung übrigens sehr interessant. Allein schon mit diesen Geschichten von guten Zeiten und schlechten Zeiten. Ja. Sehr, sehr unterhaltsam. Okay. Hoffe, ihr fandet das auch sehr unterhaltsam. Dann gehe ich mal von aus und... Wir hören uns, wie gesagt, am 11. Juni. Ja. Zu Rennys Hochzeit. Bis dahin, macht's gut. Genau. Ich war René. Ja. Und ich war Stefan. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle 2 Wochen neu. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verdacht.de oder an theblog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Infos dieses Podcasts zum Nachlesen auf blog.juba.de.